Doch die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Vertreibt die Sippe Lutz aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die sich reinhalten.